Die Regierung der Bundesrepublik Nigeria schickte vor kurzem an die Botschaft der DVRK in diesem Land eine Note im Namen des nigerianischen Außenministeriums, in der man den Kurs auf die Landeswiedervereinigung, vorgelegt vom Genossen Kim Jong-un, auf dem historischen 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas unterstützte.